Drittens, der Widerspruch hinsichtlich der Chronologie des Abendmahlstages und des Todestages Jesu wurde bewusst vorgenommen. Die Berichte über das letzte Mahl, das Jesus mit seinen Jüngern hielt, bieten einen grellen Widerspruch hinsichtlich der Chronologie des Abendmahlstages. An welchem Tage der Leidenswoche hat Jesus sein letztes Mahl mit den Seinen gefeiert? Die neutestamentlichen Kritiker haben um die Lösung dieser Frage Ströme von Tinte vergossen, ohne zu einem positiven Resultat zu kommen. Wie liegen doch die Dinge in literarischer Beziehung? Nach ausdrücklicher Versicherung der Synoptiker geschah die Einsetzung des Abendmahles im Verlaufe einer von Jesus veranstalteten jüdischen Passafeier, also an dem hierfür vorgeschriebenen Abend des 14. Nisan. Die Verurteilung und Hinrichtung Jesu wäre hiernach am folgenden Tag, am 15. Nisan, erfolgt. Auch der Historiker unter den Evangelisten, Lukas, der sich ja sorgfältig nach dem wirklichen Verlaufe der Geschehnisse erkundigte, bestätigt diese Angaben. Aber nun meldet sich der vierte Evangelist und sorgt für Abwechslung und nicht geringe Überraschung. Er weiß es wieder einmal besser als seine Kollegen und berichtet mit vollkommener Ruhe und innerster Überzeugung, das Mahl, das nach ihm gar kein Passamahl, sondern ein gewöhnliches Mahl gewesen ist, habe nicht am 14., sondern bereits am 13. Nisan stattgefunden. Johannes widerspricht also den drei Synoptikern, denn ein Datum kann selbstverständlich für das geschichtliche Faktum des letzten Mahles nur zutreffen und richtig sein. Gewiss, sagen hierzu einige orthodoxe Forscher und geben sich nun daran, uns darüber zu informieren, dass trotz der verschiedenen Tagesangabe ein Widerspruch eigentlich gar nicht bestehe, denn höchstwahrscheinlich habe sich damals die Sache so verhalten: In jenem Jahre herrschte zwischen den Pharisäern und einer Priesterpartei keine Einigkeit über den Tag des Passaschlachtens. Für die eine Partei fiel diese Zeremonie einen Tag später als für die andere. Während nun Johannes sich in dieser Passa-Angelegenheit an den Tag der Priesterpartei hielt, haben die Synoptiker als Tag des Mahles den anderen Termin überliefert. Auf diese Weise erkläre sich also die Verschiedenheit der Angaben bei Johannes einerseits und den Synoptikern andererseits ganz natürlich und einfach. Doch die eifrigen Erfinder solcher Erklärung haben, wie rühmend hervorgehoben werden kann, selbst im Kreise ihrer Mitforscher wenig Anklang gefunden. Zwei unüberwindliche Schwierigkeiten sind dabei nicht berücksichtigt, bemerkt G. Dahlmann. Erstlich hängt das Passa nach dem Gesetz an einem bestimmten Kalendertag und kann davon nicht willkürlich abgerückt werden. Zweitens ist vor allem unnachweislich und in sich unwahrscheinlich, dass jemals tatsächlich im Heiligtum an zwei Tagen hintereinander das Passa geschlachtet und dargebracht wurde. Und wie Bauer äußert sich in einer Besprechung des Werkes von H. Strack und P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Mildrasch, zweiter Band, folgendermaßen: Der Exkurs über den Todestag Jesu mit dem Resultat, dass die Synoptiker mit ihrem 15. Nisan und Johannes mit dem 14. alle beide recht haben, ist einfach unerlaubt und nur aus dem Grundsatz verständlich, es muss sich eine Lösung finden lassen. Freilich, für die Theologen der positiven Richtung muss sich eine Lösung finden lassen und sei sie auch noch so wunderlich. Viele halten die Angabe der Synoptiker für historisch und verwerfen das Datum und Darstellung des Johannes als dogmatische Verfälschung. Der vierte Evangelist habe das letzte Mal nicht als jüdisches Passamahl erscheinen lassen wollen. Als wenn im wirklichen Leben der Urchristen der letzte Evangelist überhaupt hätte wagen dürfen und auch damit durchgekommen wäre, die allbekannte und sanktionierte geschichtliche Angabe aller Synoptiker für falsch zu erklären. Aber wenden wir den kritischen Blick von Johannes weg und den synoptischen Evangelisten zu. Da müssen wir bald einsehen, dass auch die Chronologie der Synoptiker stärksten Bedenken unterliegt. Zahlreiche Forscher haben denn auch die synoptischen Daten entschieden abgelehnt und ihre Einwände sind in der Tat schwerwiegend. Man weist mit Recht darauf hin, dass es ganz unwahrscheinlich sei, die jüdischen Behörden hätten, wie die synoptischen Angaben glauben machen wollen, den großen Passafestfeiertag durch Gerichtssitzungen und Verhandlungen vor Pilatus entweiht. Aber eine Seite muss doch Recht haben, beteuern die so hilflos in die Enge getriebenen Theologen. Es kann sich nur fragen, auf welcher Seite das Recht der Geschichte steht, versichert der oben genannte W. Bauer. Und mit folgender Begründung besteht er darauf, dass trotz der erwähnten Schwierigkeiten die Synoptiker im Recht seien. Was wollen denn die gegen die Synoptiker geltend gemachten Momente besagen gegenüber der Unmöglichkeit, die Entstehung der synoptischen Erzählung verständlich zu machen, wenn der Tag in Wirklichkeit ein anderer war? Das ist es. Man kann ganz und gar nicht begreiflich machen, wie die Synoptiker, alle drei Synoptiker, zu ihrer falschen Angabe gekommen sein sollen. Mit natürlicher Erklärung allerdings ist hier nichts zu machen. Das zeigt uns aber auch bereits den Ausweg aus dem Dilemma. Der vorliegende Widerspruch ist ein künstlich gelehrter. Zu sagen bleibt nur noch, warum denn die klugen Fälscher sich nicht einfach auf einen bestimmten Tag geeinigt haben? Der Grund der absichtlich zwiespältigen Datumsangabe ist in folgender Erwägung der Evangeliendichter zu finden. Der christliche Heilsplan ist auf der philosophischen Grundidee aufgebaut, dass Jesus als Heiland sein Leben gab als Lösegeld für viele, oder mit anderen Worten, dass er als das echte Passaopfer, als das wahre Osterlamm sein Werk der Erlösung vollbrachte. Da nun der Sinn des Abendmahlsgeheimnisses in eben diesen Passaopfergedanken beschlossen liegt, ergab sich von selbst die wesentliche Verbindung mit dem jüdischen Passa, und zwar derart, dass das neue christliche das alte jüdische umwandelte, aufsog, ersetzte. Man ließ daher in den synoptischen Berichten diese innere Bindung und Verbindung sichtbar und bedeutsam werden. Durch eine entsprechende christliche Umwandlung der Feier des jüdischen Passamahles an dem gesetzlich festgesetzten Tage des 14. Nisan, andererseits aber lag dem Fälscherkollegium alles daran, die christliche Abendmahlsfeier nicht als etwas jüdisch Bedingtes, nicht als ein modifiziertes jüdisches Passamahl erscheinen zu lassen. Wenn Jesus selbst das echte Passalamm sein sollte, musste notgedrungen jede innere Wesensbindung des Abendmahles mit dem jüdischen Passa aufgehoben werden. Darum musste Johannes im Gegensatz zu den Synoptikern zum Ausdruck bringen, dass das letzte Mal kein Passamahl war und dass es in Wirklichkeit bereits vorher am 13. Nisan gehalten wurde. Um nun neugierige Erforscher des wahren Tatbestandes vollends in Verwirrung zu bringen und damit überhaupt niemand ein natürlich eindeutiges Resultat erzwingen könnte, ließ man es nicht an der beliebten Mischmasch-Taktik fehlen. Man ließ die Synoptiker durch gelegentliche kleine Hinweise gegen ihren eigenen Bericht und Tagesansatz zeugen. So lassen sie zum Beispiel an dem Todestage, der ja nach ihrer eigenen Angabe der hohe jüdische Feiertag gewesen ist, Simon vom Felde kommen, lassen die Frauen Salben bereiten, tun also mit einem Male ganz so, als ob der Todestag ein Werktag gewesen ist.